16 der Herkulesmotor. Mit der Besetzung seiner Werke durch die Deutschen verlor Gnome Edhone sein technisches Know-how. Da der Staat nach dem Krieg nicht über die notwendigen Mittel verfügte, um die Entwicklung eines neuen Motors zu finanzieren, kaufte die Snecma von der britischen Firma Bristol die Lizenz für den Herkulesmotor mit einer Leistung von über 2000 Pferdestärken, um das Transportflugzeug Noratlas auszurüsten. Dies war der letzte Kolbenmotor, den das Unternehmen herstellte, die Produktion wurde bis 1954 fortgesetzt.